Vorfunk.de, der Adleflang-Mix. This is something I don't usually do, but I'm crying a bottle of wine over you. For me, it is red or nothing. May all my love go, and this will ruin everything. Without any sense of strategies, hey ho, my lover will go. Twelve days and many long nights have passed since I let go of my heart way too fast. Too many long summer nights I've been checking for errors on the telephone lines. For me it is red or nothing. Hey ho, my lover will go, and this will ruin everything. Of strategies, hey ho, my lover will go. My lover will go. What am I gonna do? I am pouring my heart away. As I recognize this too, I think I'm falling in love with you. For me, it is red or nothing. Hey, oh, my love will go, and this will ruin everything. Without any sense of strategies, hey ho, my lover will go. Guten Morgen, hier ist Art Leiflang mit der neuen Art Leiflang Mix. Und wir fangen an mit Anna Brun. Anna Brun. My lover will go. Und noch ein Stück. Hier ist Temporary Dive. Anna Brun. fell down in that hole again. I am a lump of jelly, I am a dead fish. I look up at the blue sky and I know that it's just a temporary dive. Sometimes we tiptoe, sometimes we run, sometimes we wander while looking at the sun. Sometimes we tiptoe, sometimes we run, sometimes we wander while looking at the sun. Sitting on the cold dirt floor, counting the days on the walls. I build a ladder from broken wishbones and square-shaped stones that my friends threw down in the hole. Sometimes we tiptoe, sometimes we run, sometimes we wonder why looking at the sun. Sometimes we tiptoe, sometimes we run, sometimes we wander while looking at the sun. They vanish, but shall one stay put, shall one stay low, shall one not go just to avoid this tiptoe, sometimes we run, sometimes we wander while looking at the sun. Sometimes we tiptoe, sometimes we run, sometimes we wander while looking at the sun. Change the world, but I could not even change my underwear. And when the shit got really, really out of hand, I had it all the way up to my hairline, which keeps receding like my self-confidence, as if I ever had any of that stuff anyway. Hope I didn't destroy your celebration, or your bat mitzvah birthday party, or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in. You tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. Hope you know that all I want from you is sex, to be with someone who looks smashing in athletic wear, And if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You get your walking papers and you can leave now. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want from me. Really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out on somebody else? Why don't you pull the shit out of somebody else? Why don't you tell somebody else that they're selfish? Weakling, coward, or pathetic boy. Save me from myself. You better bring your stun gun and perhaps a crowbar. You better pack a lunch and get up really early. And you should probably get down on your knees and pray. It's really fun to look embarrassed all the time, like you could never cut the mustard with the big boys. I really don't know who the fuck you think you are. Could I please see your license and your registration? I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. Don't know what it is you want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out on somebody else? Why don't you pour the shit out of somebody else? Why don't you tell somebody else that they're selfish? Sitting right here 10 years from now. You're just a sucker, but we'll see who gets the last laugh. Who knows, maybe you'll get to be the next queen of Denmark. To tell you everything I know, how hard I try, I'll not understand why. 'Cause there's nobody here, nobody here but me. There's nobody here, nobody here I see. Summer breeze whispers softly through the trees, make my kissing away, my thoughts drift away from you. Natural love. 'cause there's nobody here, only my love for you. We'll be right back. was war Musik aus Danmark, de Jomfru Anne Band. Und davon hörten wir Reaktionen Marscherer. Gut, weiter gehen wir in dieser Mix. Es ist bestimmt ein Mix. Ich wandere durch meine Kollektion und ja, dann ich denke, na, das werde ich heute spielen. Ist so, das ist nichts geplant, bestimmt nicht, aber hoffentlich ist es auch noch gut. Hier ist Keith und Alone on the Shore. Stands a little boy alone, listening to the sound that it's making. Closer than his eyes, he wants to reach the other shore, hoping there'll be someone to take him. Will he ever get to see the story on the wall? And

Съм да станем, да у неком дому будем гост. Предамно ми е село и у селу колиба и дева байна što krčak s vodom daje meni. Hvala ti, hvala ti. Potekla je voda slatka, plakala je duša kao dete zbog ljubavi, al ne. Idem dalje. Zemlja! Jesen je lišće i mirisi šuma, odjednom sve šire. Čujem pesmu nekih ljudi, sve traté de seguir su vuelo con mis ojos, pero el duro cemento que presidía los barrotes no me dejó. Mis manos aferraban y palpaban la fría humedad del áspero hierro. El ave ya había volado. Vuela, vuela tú que puedes bien alto, entre las nubes y el cielo, y todas esas cosas que le dan color al firmamento. Colores precisos, lógicos y extraños. ¿Cuántos como tú pueden oler el viento y beber de los arroyos? ¿Cuántos podrían hacer las cosas que tú haces y se olvidan? Se olvidan cómo mirar a las nubes y el mar. Vuela, vuela tú que puedes, pero bien alto. Veré un sol y una flor, yo tendré. Poemas de palabras libres, yo cantaré. escuchar, aunque no escuchen alza la igual. Das war La Barra de Chocolat, Musik aus Argentinien. Und wir spielten davon Alza la Voz und davor Proyectos de un Padrón. Okay, und wir gehen weiter mit etwas italienischer Musik von der Gruppe Le Orme. Ciao.

sogni tu. Tutti i giorni passati con te mi porti dove sei andata tu. Non mi resta che aria di te, profumo e niente di più. Dat was muziek uit Italië van de groep Le Orme van dat album Ad Gloriam. Psychedelic muziek, psychedelische muziek uit Italië. Want hier zingt Maaike Mechanics en Hanging by a Thread. Oh, der macht nichts. Na, vielleicht. Na, das ist noch nicht schön, dass es nicht wirkt. Mal sehen, was wir dann machen können. Wir gehen zu Mr. and Mississippi. Ja, und hoffentlich, es ist immer natürlich, obwohl, es ist nicht live, aber es kann doch etwas geschehen. Na, you see, Mr. and Mississippi, follow the sun. We must go. My window. simple mind that once said to me, we are wild at heart, young and free to be. A new man, need more nobody, kind in words that inspired me. Do not rewind. The way of the sustain me. Now the evening bows to the night. I feel the world go down before my Half Moon Bay und Motte Hoepel. Da, das war doch bestimmt ein Classic Rock Song von 1969. Ja, Motte Hoepel, Half Moon Bay, fantastisch. Ja, und hier ist etwas Weltmusik aus Italien von Sinolia. Musik von from the ancient Rome. Ja, music from the ancient Rome. So, das ist ziemlich alt. Und hier ist Sinolia. Thank you. meine Eltern in die Wiege gaben. Tue, was sie sagen, lerne nicht zu fragen, sei strebsam und still, dann wirst du was werden, so Gott will. Bist du was? Dann hast du was. Darum. Prozent. Drei Sätze. Leicht. Zahlen. Prozent. Drei Sätze. Zensur. Leicht im Meer. Prozent. Drei Sätze. Zensur. Musst du mehr leisten. Zensur. Zeugnis. Leiste mehr. Mich belogen, Glück hängt ab von guten Noten. Fleiß und Mühe sind geboten, das ist es mir. Erfolg und Karriere, ganz ohne Barriere. Gleich am Kragen, hier hätt' er schon lang das Sagen. Schweigen nicht klar. Fragen nützlich sein. Wenn du weiterkommen willst, dann ordne dich ein! Yes, die erste Stunde geht los. Sag mal, was haben wir denn eigentlich? Nee, du, das geht nicht. Ich hab's auch nicht gemacht. Ich hab die Geräte angefangen. Sag mal, habt ihr auch so einen Brief von der Behörde gekriegt? Die kleine Lehrmittelfreiheit, oder wie das Ding heißt, soll gestrichen werden? Ja, und ob? Weißt du eigentlich, ob die einem jetzt überhaupt noch Zeichen wollte und sowas zur Verfügung stellen? Nee, du, glaube ich nicht. Aber lass uns das doch mal mit den anderen in der Klasse bereden, was das jetzt genau heißt. Ja. Konkret, sie sparen ein. Bleistifte, Zirkel sollen nicht mehr sein. Darüber hinaus natürlich Schulen und Lehrer. Das Geld braucht die Wirtschaft, denn das liegt viel schwerer. Sie reden von Lehrerschwemme oder Schweigen. Unterricht fällt aus, Klassengrößen steigen. Das Geld für die Wirtschaft, Lehrstellenabbau geht weiter. Wer Pech hat, macht nicht mal seinen Facharbeiter. Meist reden vor der Wahl viel von Reformen für uns. Priorität Berufsbildung, klingt das nicht fein? Wer heute noch eine Lehrstelle kriegt, der kann sich freuen. Dies wirkliche Styling erst nach den Wahlen. Die miese Ausbildung sollen wir selber zahlen. Der Staat steckt Unternehmern unser Geld in den Rachen. Wir sind die Dummen und die haben gut lachen. Das Volk wird mit Sprüchen angeschmiert, während der Staat die Unternehmer saniert. Ja, wir kennen die meist reden vor der Wahl. Wir wollen Reformen für uns, die sie machen. Fürs Kapital! Alle in einem Boot, die Profite der Geldsäcke wieder ins Lot. Mach deinen Mund auf und sag, dass dir der Stress in der Schule stinkt. Die stupide Arbeit nervt, die dir nicht mal genug Geld zum Leben bringt. Mach deinen Mund auf und sag, warum viele Kollegen rausgeflogen sind, warum Jugendliche heute arbeitslos sind und viele Lehrer stellenlos sind. In der Klasse, bei allen, die das Gleiche sagen, fragen und fordern wie du. Wir machen jetzt erst recht und zwar gemeinsam weiter so. Wassermangel. Hallo, du da, aufgewacht. Stufenplan und Kurssystem, damit wird jetzt Schluss gemacht. Solidarität und Organisierung bauen wir unsere Macht, dem Kapital und seinem Staat zeigen wir unsere Kraft. Und das Solidaritätslied und Schule und Familie, so von das Album Ursprung, ein bisschen Friedrich Engels dabei. Das ist immer gut am Ende dieses der Art Leflang Mixes. Nächste Woche bin ich wieder da. Eine gute Sonntag und oder eine gute Mittwoch. Bis nächste Woche. Bye bye.